Hello and good morning. Hallo und guten Morgen. You know what? Only one part of the verse and we've taken a whole day to talk about it. Weißt du was? Nur ein Teil des Verses und wir haben uns einen ganzen Tag Zeit genommen, um darüber zu sprechen. I don't mean a whole day, I mean a whole devotional of a day. Nicht einen ganzen Tag, ich meine eine ganze Morgenandacht lang. And we continue. Wir machen weiter. So, you know, when the Bible grips your heart, whatever verse it is, even a part of the verse, stop. Wenn die Bibel dein Herz ergreift, egal welcher Vers es ist, auch nur ein Teil eines Verses, dann halte inne. And let it dwell in your heart richly. That's the encouragement of Paul. Und lass es reichlich in deinem Herzen wohnen. Das ist die Ermutigung von Paulus. How do we practically do this? Wie machen wir das praktisch? I will tell you how I practically do this. Ich erzähle dir, wie ich es mache. And this is actually something that happened just a couple of days ago. Und das ist etwas, das gerade vor ein paar Tagen passiert ist. You know, a couple of days ago, I was in my morning time reading where a part where the Lord actually took me to that specific psalm. Vor ein paar Tagen las ich in meiner morgendlichen Zeit einen Psalm, zu dem mich der Herr geführt hatte. And it says this. Und es sagt Folgendes. There is a private place reserved for the devoted lovers of Yahweh. Es gibt einen privaten Ort, reserviert für die hingebungsvollen Liebhaber Yahwehs, where they sit near him and receive the revelation secrets of his promises. Wo sie in seiner Nähe sitzen und die Offenbarungsgeheimnisse seiner Verheißungen empfangen. And that gripped me. Dieser Vers hat mich gepackt. So throughout the whole day, den ganzen Tag über, I just stopped what I did. Habe ich einfach innegehalten. And I said, God, you are so unbelievably amazing. Und gesagt, Gott, du bist so unglaublich wundervoll. You have a private place reserved just for me? Du hast einen privaten Platz nur für mich reserviert? Because I'm a lover of you? Weil ich ein Liebhaber von dir bin? And in the private place I can sit near you and I can receive your secrets. Und an einem privaten Ort kann ich in deiner Nähe sitzen und deine Geheimnisse empfangen. You know, so throughout the whole day I make sure that that word of God was dwelling inside of me. Und den ganzen Tag über habe ich dafür gesorgt, dass dieses Wort Gottes in mir wohnte, in mir blieb. I keep saying thank you. Und ich sagte mir wieder Danke. By allowing it to be alive inside of my heart by meditating. Ich erlaubte dem Wort in meinem Herzen lebendig zu sein, indem ich darüber meditierte. And as you make this a lifestyle, you will find out that the word of God is actually really alive inside of your heart. Wenn du das zu deinem Lebensstil machst, wirst du feststellen, dass das Wort Gottes in deinem Herzen wirklich lebendig ist. Listen. Hör zu. Do we need more Bible knowledge? Brauchen wir mehr Bibelwissen? In a sense, no. In gewisser Weise, nein. You know, not more knowledge in the rational way that we just know more stuff that's written in there. Nicht mehr Wissen auf eine rationale Art und Weise, dass wir einfach mehr Dinge wissen, die in der Bibel stehen. What we do need is this. Was wir brauchen, ist Folgendes. We need much more that the Word of God has this living energy inside of our heart. Wir brauchen viel mehr, dass das Wort Gottes diese lebendige Energie in unserem Herzen hat. And look what's the result. Und schau, was das Ergebnis ist. Paul says, flooding you with all wisdom. Paulus sagt, und lasst euch mit aller Weisheit überfluten. Guys, when I see how lost people all over the world are today, including Christians. Leute, wenn ich sehe, wie verloren die Menschen heute überall auf der Welt sind, auch die Christen. When I see how they don't even know to make smart decisions. Wenn ich sehe, wie sie nicht einmal wissen, wie man kluge Entscheidungen trifft. How I see that as soon circumstances change a little bit, they are lost and confused and depressed. Wenn ich sehe, dass sie verloren, verwirrt und deprimiert sind, sobald sich die Umstände nur ein bisschen ändern. I keep thinking, you don't need a prophet who will give a direction for your life. Dann denke ich, du brauchst keinen Propheten, um deinem Leben eine Richtung zu geben. What you need is you need the wisdom that only comes when the Word of God dwells in you richly. Was du brauchst, ist die Weisheit, die nur dann kommt, wenn das Wort Gottes reichlich in dir wohnt. You know, yesterday I talked to one of my spiritual sons. Gestern sprach ich mit einem meiner geistlichen Söhne. And he showed me a guy on the internet. Und er zeigte mir einen Mann im Internet. And you know, and supposing a guy that's famous and one of the world world's leading in his field. Und das ist ein Mann, der berühmt ist und zu den weltweit führenden auf seinem Gebiet gehört. Everybody knows. Und jeder kennt ihn. He's this famous psychologist or psychotherapist or whatever, something like that. Es ist ein berühmter Psychologe oder Psychotherapeut oder sowas in der Art. I never even heard the name. Ich habe noch nie den Namen gehört. And he was kind of, what? You didn't even know who he is? Und er wunderte sich, dass ich ihn nicht einmal kannte. I said, no. Ich sagte, nein. I said, no, to be honest, I know very little really what goes on in this world regarding the wise people of this world. Um ehrlich zu sein, weiß ich nur sehr wenig darüber, was in dieser Welt vor sich geht, was die klugen Menschen dieser Welt angeht. You know, because I just love to spend much time. Let the word of God flood my heart with wisdom. Denn ich liebe es einfach, viel Zeit damit zu verbringen, dass das Wort Gottes mein Herz mit Weisheit überflutet. You know, I don't read self-help books. Ich lese keine Selbsthilfebücher. But I love to spend hours letting the word of God flood my heart with wisdom. Aber ich liebe es, Stunden damit zu verbringen, damit die Weisheit Gottes mein Herz überfluten kann. Think about this. Denk darüber nach. You know, there is not a single wisdom that we need in our life that we cannot find through Jesus Christ. Es gibt keine einzige Weisheit, die wir in unserem Leben brauchen, die wir nicht durch Jesus Christus finden können. Wisdom means how to apply knowledge. Weisheit bedeutet, wie man Wissen anwendet. So as the word of God is alive and dwells in our hearts, wenn das Wort Gottes lebendig ist und in unseren Herzen wohnt, by stopping whenever he speaks, meditating, thanking him for it, indem wir innehalten, wann immer er spricht, meditieren und ihm dafür danken, writing it in our hearts, und es auf unser Herz schreiben. As we do that, when we are in difficult moments, our heart will be so flooded with wisdom, dann wird unser Herz in schwierigen Momenten so von Weisheit erfüllt sein, that we will instinctively make the right decision, dass wir instinktiv die richtige Entscheidung treffen. I call this living from your belly. Ich nenne das Leben aus dem Bauch heraus. You know, and it becomes such a beautiful kind of way of living because you are so at peace. Es wird eine so schöne Art zu leben, weil du so in Frieden bist. You don't need to run around and ask 25 people what you should do. Du musst nicht rumrennen und 25 Menschen um Rat fragen, was du tun sollst. You learn to live from the wisdom that has flooded your heart, which comes through letting the word of God live richly in you. Du lernst nach der Weisheit zu leben, die dein Herz durchflutet hat und die dadurch entsteht, dass du das Wort Gottes reichlich in dir leben lässt. My goodness, another day is gone and there's still so much in this verse. Mein Gott, schon wieder ist ein Tag vergangen. Und es steht noch so viel in diesem Vers. I love Colossians. Ich liebe den Kolosserbrief. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.